scientist. Jungle brother, 'cause I'm a jungle brother. So, wir haben es kurz nach 9 und ihr hört das Freiradio für Stuttgart auf den Frequenzen 99,2 und 102,1 MHz im Kabelnetz. An dieser Stelle eigentlich eine neue Ausgabe der Hypercrown-Sendung, die aber heute leider ausfallen muss. Daher hat sich Code Red gedacht, übernehmen wir einfach etwas früher. Heute 3 bis 4 Stunden die geballte Ladung Neurofunk, präsentiert von den Herren Mr. Greenberg, Back to Back, meine Wenigkeit, ich bin der Royal Flash. Ihr könnt uns natürlich auch im Internet hören, www.freies-radio.de sowie die sendungsinterne Homepage www.code-rap-fm.de. Aber jetzt genug der großen Worte. Viel Spaß bei Code Red.

Code Red auf dem freien Radio für Stuttgart. Mr. Greenberg, Back to Back, Royal Flash. Das Ganze auf 99,2, 102,1 MHz im Kabelnetz oder weltweit streambar im Internet unter www.code-red-fm.de. I'm blind lava with the bar. I caught love, I run, I come a-causing the dark. for these crazy motherfuckers. We bring the rockers for these crazy motherfuckers. We bring the rockers for these crazy motherfuckers. Motherfuckers, bring back the rockers. We'll be right back. way better if you are standing on the ground. We'll be right back. magical world. We'll be right back.

We'll be right back. our dimension has eternity. Eternity looking down on us. Now to us, it's fear. But to them, it's amp theory. Thank you. Code Red auf dem Freiradio für Stuttgart. Royal Flash, Back to Back, Mr. Greenberg. Rabbel die Katz. Grüße gehen noch raus hier an unsere Special Studio Guests. Mitch Baxter. Nächste DJ Groovy Sarah. Mr. Peter. Und wie eh und je, in der Winner Chicken Dinner Grüße raus an Gotthold. Radio für Stuttgart. Heute Mr. Greenberg Back to Back Royal Flash. Grüße gehen noch raus an dieser Stelle meinerseits nach, ich glaube, Ludwigsburg heute Abend. Stefan, das ist für dich. Unser Kollege Subminus kann heute leider nicht hier sein, aber entweder nächstes oder übernächstes Mal wieder. Also, wie gesagt, Grüße aus dem Sägewerk. Code Red, freies Radio für Stuttgart. nothing to see. But I hustle so hard, if I were to buy me, but I do not hate. But I rhyme so fresh, if my money wasn't straight, I'm not back so bad. We'll be right back. ehrlich bin, oder? Dann trinke ich am liebsten echt schwarzen Kaffee.

minimal. Smash down with the lords and the G's and the B's and the B's and beat that critical. Lash down the verse like criminal. Give me one like Mac and I spit them all. Don't speak in the words in the third. I'm a London master, jungle original. Walk on the sound of the governors when the agents start up a gun. The word like that, profit was danger. Reload came to the clap of a gun. Man, I'm speaking the truth when I start this. Little boy, not pay attention. And I'm pushing my tongue at the fastest. To the man and my beats, so we're done. Run. We'll be right back. mit Schallgeschwindigkeit ins Gesicht. Hier ist Code Red auf dem freien Radio für Stuttgart. Die Sendungen gibt's zum Downloaden für später zum Nachhören auf www.code-red-fm.de. Für euch on die Decks. Royal Flash, Back to Back, Mr. Greenberg. Get down. jump and get down. Thank you. Zeigt noch ziemlich genau 6 Minuten bis 0 Uhr. Ihr hört immer noch Code Red auf dem freien Radio für Stuttgart. Auf den altbekannten Frequenzen 99,2, 102,1 im Kabelnetz sowie weltweit streambar im Internet unter www.freies-radio.de. Nicht zu vergessen www.code-red-fm.de. An den Decks für euch immer noch Mr. Greenberg, Back-to-Back Royal Flash. Das Ganze noch circa eine halbe Stunde und dann wird es Zeit, uns in die wohlverdiente Nacht zu verabschieden. Bis dahin bleibt auf jeden Fall noch weiterhin dran und genießt den neurologischen Funk. Ja. install your we'll be right back. We'll be right back. Hier noch ein Gruß an alle ehemaligen Quake 3 und Defrag-Zocker. Zetos zweite Movie, DJ Litius, High Voltage für euch. Code Red wünscht einen schönen Abend. Kommt gut durch die Nacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Kofifi, ain't it so true? When you've got Kofifi, no Fifi will do. Kofifi for me, Kofifi for you, say Kofifi.